Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Bei dieser Folge habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung mehr, worüber wir gesprochen haben, aber ich erinnere mich, dass Sex unser Lieblingsthema war. Also immer, wenn wir irgendwelche Folgen aufgenommen haben, bei denen es um Sex ging, habe ich mich immer gefreut und Genie auch, weil wir da stundenlang drüber reden konnten und so war es da auch. Und als ich in die Shownotes geschaut habe von der Originalfolge, ich verlinke die euch hier unten drunter, steht da nur: Flo hat heute nicht so viel Lust auf Tippen, also war es das schon mit dem Teasertext. Auch Links und Verweise zu anderen Folgen gibt es vielleicht später. Smiley. Fand ich ziemlich gut von mir, dass ich auch mal gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock zu tippen. Und gerade weil Sex eben so ein für viele Menschen so ein zentrales Thema ist, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit dem eigenen Körper, die eigene Sexualität zu erfahren, ist es gerade umso schwieriger, wenn da sich so Kommunikationsprobleme einschleichen, wenn es da nicht so rund läuft. Das kann so ein bisschen gefährlich für so eine ganze Beziehung werden. Denke ich das nur oder bin ich in dieser Originalfolge wesentlich enthusiastischer als die letzten Folgen? Vielleicht liegt das wirklich daran, dass ich Lust habe, eine Folge über Sex zu sprechen. Wenn man dann in alternativen Beziehungsformen ist, hat man ja einfach die großartige Möglichkeit, seine Bedürfnisse auszuleben mit unterschiedlichen Menschen. Hierzu muss ich mal einen grundsätzlichen Punkt loswerden. In dem Beispiel geht es jetzt um Sex, aber das lässt sich übertragen auf viele Sachen. Genie meint hier, dass man die Bedürfnisse in einer offenen oder einer Polybeziehung einfach außerhalb der Beziehung befriedigen kann. Aber ich glaube, wir verkennen da, und ich habe das total verkannt, die ganze Zeit, in der wir diesen Podcast aufgenommen haben. Wir verkennen da, dass manche Bedürfnisse sich auf bestimmte Personen beziehen und das gar nicht so unnormal ist. Also es kann natürlich auch ein Sexbedürfnis geben, bei dem es mir nicht so wichtig ist, mit wem das ist. Aber meistens ist es schon so, dass ich Sex mit jemandem bestimmten möchte. Und wenn ich Sex mit meinem Partner möchte oder meiner Partnerin und er sie mir das nicht erfüllen möchte oder das aus irgendwelchen anderen Gründen nicht funktioniert, dann kann ich nicht einfach sagen, so, naja, dann erfülle ich mir das Bedürfnis irgendwo anders, weil mein Bedürfnis ist ja, Sex mit dieser Person zu haben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einmal im Podcast darüber sprechen, aber das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und wenn Männer viel Sex mit unterschiedlichen Frauen haben, dann sind sie so die Tollen. Wie heißt das? Die Ängste. Ja, sowas, genau. Dann ist das normal, ne? Dann ist das ziemlich cool und ja, damit kann man prahlen. Genau. Ja, in einem Freundinnenkreis kann du nicht prahlen mit: Hey, ich habe gestern 3 Typen gefickt. Das funktioniert nicht. Ja. Das ändert sich aber gerade, also zumindest im Kleinen. Und es ist nicht mehr ganz absurd, dass auch Frauen viel Sex haben und auch darüber sprechen. Und viele weibliche Freundeskreise nehmen das auch zur Kenntnis, dass einfach Frauen auch viel Sex haben oder wenn Frauen viel Sex haben. Und zeitgleich ist es bei Männern, zumindest bei den Männern, die ich kenne, überhaupt nicht mehr cool. Also auch war es auch noch nie, wenn man mal von der Pubertät absieht, ist es überhaupt nicht cool zu sagen, boah, ich habe gestern 3 verschiedene Frauen gefickt. Das war irgendwie so, hä, was ist denn mit dir kaputt? Also ich will nicht sagen, dass sich da jetzt gesellschaftlich mittlerweile schon ein Wandel vollzogen hat, aber ich glaube, das ist gerade dabei. Du hast gerade sehr viel Lust auf Sex mit mir, explizit mit mir, und ich habe aber vielleicht gerade mehr Lust auf Sex mit anderen Leuten und habe gar nicht so viel Lust auf Sex mit dir, schon, aber vielleicht nicht jeden Tag 3-mal. Wie kommuniziert man das und was macht das mit den unterschiedlichen Menschen, ne? Ah, da ist es das Beispiel, das ich vorhin vermisst habe, allerdings genau andersrum, nämlich in einer Beziehung zu sein und dann Lust auf Sex zu haben, aber eben nicht mit jemandem, mit dem man in einer Beziehung ist, sondern mit jemand anderem. Ob es jetzt jemand Spezielles anderes ist oder irgendjemand anders, spielt erstmal keine Rolle. Aber da ist ja genau das, ich habe nicht Lust auf irgendjemanden, sondern spezifisch auf eine Person. Und das ist eben nicht die Person, die gerade Sex mit mir will. Also ich denke, es ist mega wichtig, dass, also was da am allerwichtigsten ist, ist Ehrlichkeit. Weil niemand bringt es etwas, miteinander zu schlafen, obwohl man keinen Bock hat. Das überhaupt mal ansprechen, ja. Genau. Und das einfach totzuschweigen und einfach über sich ergehen zu lassen, ist ja das Idiotischste, was das man machen mies, kann. Ja. Für beide, ja. Wohlgemerkt. Also ja. Es wäre für dich nicht cool, wenn du hinterher rausfindest, absolut, ich hatte eigentlich nicht gar keinen Bock. Das und das ist für mich auch Hölle. Nicht. Das stimmt prinzipiell erstmal, aber hier gehen wir davon aus, dass es immer entweder ein Ja, ich habe gerade voll Lust auf Sex mit dir oder Nee, ich habe überhaupt keinen Bock auf Sex mit dir gibt. Und Konsens ist aber ja nicht binär. Konsens ist immer ein Spektrum. Und jetzt könnte man meinen, allgemein so dieser Mittelbereich von, ich weiß nicht, ist immer erstmal nein. Das ist auch sinnvoll zu gewissen Teilen, das anzunehmen, zum Beispiel bei Leuten, die man nicht kennt. Aber es gibt auch das Konzept von enthusiastischem Konsens. Und wenn man immer erwartet, dass Konsens enthusiastisch ist, also dass man immer auf der klaren Ja-Seite sein muss, dann erwartet man was, was eigentlich nicht realistisch ist. Also ein ist schon okay, kann manchmal auch eine Zustimmung sein. Das ist sehr situationsabhängig. Da gibt es einen sehr guten Beitrag von Consent Wizardry auf Instagram. Ich verlinke euch den hier drunter mal. Auch wenn ich mit dir Sex habe, obwohl ich keine Lust auf dich habe, ist es ja schon eine Art von Manipulation oder Betrügen irgendwie, weil du also ich suggeriere dir ja, ich habe Lust auf dich und du nimmst das an und dann stellst du hinterher fest, das ist gar nicht so gewesen. Das ist gar nicht so. Also ich würde mich nicht nur verarscht fühlen, sondern auch richtig mies, weil ich das Gefühl habe, okay, das war jetzt voll übergriffig von mir. Ich hätte das wissen müssen, sowas, keine Ahnung. Ich hätte nochmal nachfragen müssen. Ich hätte das vorher ganz klarstellen müssen. Mhm. Aber wenn du es einfach nicht sagst, dann weiß ich das nicht. Und genau. Das kann Leute ganz schön stark treffen. Ja. Also an den Aussagen habe ich gleich mehreres auszusetzen. Erstens mal, mein Genie, das ist eine Art von Manipulation, wenn ich mit dir Sex habe, obwohl ich das gar nicht möchte. Nein, ist keine Manipulation, sondern die Leute, die das machen, die haben meistens dann irgendwie Angst vor vielleicht den Konsequenzen, die das haben könnte oder keine Lust auf die Diskussion oder einfach irgendwie psychische Probleme, die sie vielleicht nicht dieses Nein artikulieren lassen können. All das ist möglich und all das ist was ganz anderes als Manipulation, welche Gründe das auch sein möchten. Manipulation kann nur absichtlich geschehen. Und wenn ich absichtlich mit jemandem Sex habe, obwohl ich das nicht möchte, dann gebe ich meine Zustimmung ja. Also dann möchte ich ja in der Hinsicht wieder mit der Person Sex haben, um etwas zu erreichen. Denn das ist Manipulation. Also sobald ich keine Lust auf Sex mit jemandem habe, ist es keine Manipulation. Und der zweite Punkt, den ich dazu zu sagen habe, ist, dass genau diese Situation dann ja in den nächsten Monaten zweimal vorgekommen ist. Und mir ging es tatsächlich genau so, wie ich dort beschreibe, nämlich ziemlich beschissen. Aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht und sehr, sehr viele Gespräche auch mit Freundinnen und Freunden und mit meiner Therapeutin, um zu realisieren, dass ich da nicht schuldig bin. Dass es in so einer Situation, in der eine Person keine Lust auf Sex mit jemandem hat, aber trotzdem mitmacht und das hinterher dann sagt so, ich hatte eigentlich keine Lust auf dich oder auf Sex oder auf das, was gerade passiert ist, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und fühlen sich beide scheiße, aber es gibt keinen Schuldigen in der Situation. Es gibt keinen Schuldigen. Man kann nicht, wenn man ein Ja hört, noch 10-mal nachfragen. Das geht nicht, weil dann hört man irgendwann kein Ja mehr, sondern ein genervtes Fick dich. Aber denn ich muss, so wie ich ja Nein ernst nehme, muss ich auch ein Ja ernst nehmen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist etwas ganz anderes Zwischenmenschliches kaputt. Oder vielleicht auch auf einer Seite, meistens auf beiden. Also es gibt in dieser Situation dann wirklich niemanden, der irgendwie Schuld trägt, sondern es ist einfach für beide eine beschissene Situation. Ganz ehrlich, die allermeisten Frauen glauben immer noch, dass es eigentlich doch nicht so richtig okay ist, Nein zu sagen. Ja. Und das ist einfach was, was gar nicht so leicht ist, das zu überwinden. Also selbst ich als sehr sexpositive, aufgeklärte, feministische Frau finde es manchmal nicht leicht zu sagen, Nein, ich habe da gerade keine Lust drauf, ne? Weil man ja auch weiß, was das in der anderen Person auslöst. Ich glaube, das ist auch weiterhin so und wird vermutlich noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte dauern, bis da wirklich ein Gleichgewicht hergestellt ist von Menschen, die sich trauen, auch mal Nein zu sagen. Denn Männern wird ja immer noch häufiger mal anerzogen, dass man so stark sein soll und nicht so viel auf die Gefühle anderer geben soll. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass auch bei dem Thema Männer leichter Nein sagen können. Und Frauen wird ja genau das Gegenteil anerzogen, nämlich dass sie dass sie gerade die Gefühle anderer auch im Blick haben sollen. Also das passiert ja nicht explizit, sondern es passiert so subtil. Und das macht es im Endeffekt dann natürlich auch schwerer, beim Sex oder vor dem Sex Nein zu sagen, weil man ja niemanden verletzen will. Also wenn man das so als Kind schon oder so gesellschaftlich so eingetrichtert bekommt, ist es super schwer, dann das in spezifischen Situationen wie dieser Sexsituation umzulernen. gerade, ich habe das Gefühl, gerade Männer, also die am meisten Männer, habe ich das Gefühl, sind, was Sex angeht, öfter neidisch oder eifersüchtig als auf emotionale Connection. Mhm. Und gerade dieses Messen, wie viel Sex hat man mit anderen und wie gut ist der Sex mit anderen, also trifft, glaube ich, sehr so diese typischen Männlichkeitsideale und trifft da so einen Nerv. Das stimmt und ich glaube, ich habe sogar mal eine Studie erwähnt, irgendwo in irgendeiner Folge, die genau das untersucht hat, nämlich wie Frauen im Gegensatz zu Männern darauf reagieren, wenn, also auf sexuelle oder emotionale Untreue. Und bei Frauen war emotionale Untreue viel schlimmer. Und bei Männern die sexuelle Untreue, also dieses Klischee stimmt tatsächlich und ich nehme mich davon auch nicht aus. Das war auch oft ein Problem in der Beziehung zwischen Jeannie und mir, denn das Argument, was dann kam, natürlicherweise kam, war One-Penis-Policy. Also der Drang dazu, der einzige Penis in dieser Beziehung zu sein. Und davon konnte ich mich natürlich erstmal nicht ausnehmen. Ne? Das war immer so ein bisschen ein Totschlagargument. Auf der anderen Seite bin ich aber natürlich jetzt auch schlauer und weiß, dass es ja nichts ist, was ich mir ausgesucht habe, sondern es ist was in mir drin steckt, an dem ich gerne arbeite, aber es geht halt nicht von jetzt auf gleich. Ich kann nicht sagen so, okay, jetzt habe ich das erkannt, bam, jetzt ist weg. Und jetzt habe ich nie wieder ein Problem damit, wenn meine Partnerin mit jemand anderem mit einem Penis schläft. So funktionieren Gefühle nicht und One-Penis-Policy im Gegensatz dazu ist es, dass vielleicht sogar zu sehen und das trotzdem durchzusetzen und zu sagen, nee, ich möchte, dass unsere Beziehung so gestaltet ist, dass du nicht mit Menschen mit Penis sexuellen Kontakt hast. Und das ist nochmal ein ganz schöner Unterschied zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich diesem, ich sehe es ein, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass ich Männer in der Hinsicht anders bewerte als Frauen oder Menschen mit Penis anders bewerte als Menschen ohne Penis. Aber es ist trotzdem bei mir emotional so drin und ich möchte da zusammen mit dir dran arbeiten. Wie machen wir das? Ist es für dich, also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, wir hätten im Durchschnitt vielleicht alle 2 Tage Sex und ich habe mit Marcel jeden Tag Sex. Mhm. Macht alleine die Anzahl der Sexe, wie auch immer, des Sexes, das ist Genitiv. Macht das schon bei dir ein ungutes Gefühl? Leider ja. Mhm. Leider ja. Das ist so ein Vergleichen wieder direkt. Ja. Also ich weiß ja, dass es total unterschiedlich ist. Erstens mal der Sex, den ihr habt und den wir haben. Mhm. Und dass es auch manchmal so ist, dass wir an einem Tag 3-mal Sex haben und dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 Tage gar nicht, während du mit Marcel irgendwie 5-mal Sex hast. Und das ist alles okay. Ja. Das ist so mal so, mal so. Mhm. Aber wenn es jetzt tatsächlich über einen längeren Zeitraum immer so wäre, dann würde mich das schon komisch fühlen lassen. Ja. Da muss man, glaube ich, unterscheiden, denn es ist ja keine statische Zahl, so okay, wir haben jetzt genau einmal in der Woche Sex über die nächsten Jahre, sondern das ist ja was sich immer ändert. Wenn man sich gerade kennenlernt, hat man tendenziell mehr Sex. Wenn es eine stressige Situation ist, hat man tendenziell mal weniger Sex oder vielleicht auch mal gar keinen. Und deswegen hatten Jeannie und ich natürlich super viel Sex, als wir uns kennengelernt haben und dann weiterhin aber konstant relativ viel. Und als sie Marcel kennengelernt hat, hatten die auch erstmal relativ viel Sex und dessen war ich mir auch bewusst und dann war das vielleicht auch mal mehr, als wir haben oder hatten. Und ich wusste aber, dass das wahrscheinlich dann auch wieder auf ein normales Level zurückgeht, was auch immer normal da ist, aber auf jeden Fall nicht mehr so super viel wird wie so am Anfang einer Beziehung. Und das war dann auch für mich okay. Was dann sich nicht mehr okay angefühlt hat, war, als es bei zwischen Jeannie und mir weniger wurde und Jeannie und Marcel aber noch quasi weiterhin so viel Sex hatten, wie sie eben haben. Denn das hat sich dann so angefühlt wie, okay, jetzt ist jetzt ist irgendwie was komisch, jetzt ist irgendwas kaputt zwischen uns. Also eher so nicht die Anzahl vom Sex an sich, sondern ich habe das eher so als einen Indikator genommen und habe Jeannie dann auch gefragt, so ob alles in Ordnung ist. Und sie meinte so, ja, ist schon, es ist nur gerade irgendwie ein bisschen stressig und keine Ahnung. Hat mir aber immer auch erzählt, von wenn sie Sex mit Marcel hatte. Und es war eine Zeit lang okay, aber es wurde immer komischer. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann meinen Gefühlen nicht trauen, weil Jeannie ja sagt, es ist alles in Ordnung. Aber im Endeffekt war da nichts in Ordnung, denn zu der Zeit, zu der wir diese Folge aufgenommen haben, witzigerweise, da fing das schon an, dass sich in unserer Beziehung etwas verändert hat. Nicht nur sexuell, sondern grundsätzlich von der Nähe her. Und 3 Monate später sollte Jeannie sich von mir trennen und sagen, dass sie mich nicht mehr liebt. Und ich glaube, das hat zu dem Zeitpunkt schon angefangen. Also obwohl sie behauptet hat, es ist alles in Ordnung, war überhaupt nicht alles in Ordnung. Und das ließ mich dann an meiner eigenen Wahrnehmung zweifeln. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also wenn ihr so eine Situation erlebt, dann zweifelt nicht an eurer eigenen Wahrnehmung, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich gerade irgendwie traurig, weil ich hätte gerne mehr Sex mit dir, dann ist es nichts, was ich ändern kann, sondern da musst du selber in die Verantwortung gehen. Und das ist natürlich leichter, darauf zu warten, dass man die andere Person so weit unter Druck setzt, bis sie wieder das mit einem macht, was man möchte. Aber die Frage ist dann, Freiwilligkeit nicht gegeben, plus schön nicht. Ist es doch auch für keinen. Nee, also, auf keinen Fall. Ich finde, dieses ganze Thema ist halt echt super wichtig, darüber zu reden, aber ich kann hier gerade gar keine klare Empfehlung geben, außer bei sich zu bleiben, weil es ist einfach ein Thema, was sehr viel Verletzlichkeit hochbringt bei allen und womit man sehr sensibel umgehen muss und womit man immer individuell gucken muss, wie man damit umgeht, über solche Themen zu kommunizieren. Das stimmt, was Jeannie hier sagt, das ist ein ziemlich komplexes und schwieriges Thema, auch weil es eben so viel Verletzlichkeit hochholt und das bleibt es selbst dann, wenn man es runterbricht, bis auf eine monogame Beziehung, in der eine Person eben irgendwann weniger Lust auf Sex hat als die andere. Denn was macht man dann? Fragt man dann einfach so, hey, ich hätte gerne mehr Sex mit dir. Dann sagt die andere Person, nee, ich aber nicht mit dir. So. Und dieses Ungleichgewicht, gerade beim Thema Sex, das kann man auch ausweiten auf andere Themen. Aber gerade bei diesem Thema, bei dem viele Menschen sehr verletzlich sind, nämlich Sex, ist einfach sehr schwierig. Sie hatte die Situation auch schon mal und sie kann das total nachvollziehen, also aus beiden Perspektiven, aber vor allem aus deiner und meinte dann, Flo, willst du eigentlich, dass Jeannie mit ihrer Sexualität glücklich ist oder willst du, dass Jeannie dich mit ihrer Sexualität nicht verletzt? Und ich habe gesagt, das ist eine krasse Frage, weil eigentlich das Erste, aber ich mache gerade das Zweite. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass meine Therapeutin jetzt sagen würde, dass man, wenn man eine gesunde Psyche hat, beides wollen würde. Nämlich, dass ein Mensch, den man liebt, glücklich ist und dass man selbst nicht verletzt wird. Das muss beides zusammengehen und es kann nicht gegenseitig exklusiv sein. Das funktioniert nicht. Aber mir war es in der Phase, in der ich hier war, wohl nicht so wichtig, selber nicht verletzt zu werden. Zumindest nehme ich es hier einfach nicht so viel, ist es mir hier nicht so viel wert. Wie wäre es denn für dich, wenn ich jetzt sagen würde so, Jeannie, irgendwie habe ich gar nicht mehr so Lust auf dich, also sexuell. Ich liebe dich, verbringe gerne Zeit mit dir, aber ich habe keine Lust auf Sex mehr mit dir. Also ich würde das sehr anerkennen, dass du das angesprochen hast erstmal als allererstes, glaube ich, weil nichts liegt mir ferner als Sex mit dir zu haben, obwohl du keine Lust auf mich hast. Und also wenn das der Fakt ist und die Tatsache, dann habe ich ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir haben weiter Sex, obwohl du keine Lust auf mich hast, oder ich habe keinen Sex mit dir, aber weiterhin eine Beziehung, wie wir sie vorher hatten, emotionale und romantische. Also mit den beiden Möglichkeiten hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil das sind nicht die, die mir in den Kopf kommen in so einer Situation. Die erste Möglichkeit, die Jeannie hier sagt, wir haben weiterhin Sex, die existiert ja nicht. Wenn ich keine Lust hätte, mit ihr Sex zu haben, dann existiert Möglichkeit 1 nicht. Aber stattdessen gibt es neben der Möglichkeit 2, nämlich dass Jeannie das akzeptiert und wir eben eine Beziehung führen ohne Sex, obwohl sie Sex mit mir möchte, nur ich halt nicht, gibt es noch die Möglichkeit, dass Jeannie sagt, okay, dann würde ich aber auch keine keine anderen Beziehungen mit ihr führen, also keine romantische oder emotionale Beziehung zu dir, also die Schluss machen sozusagen, die Beziehung beenden unter diesen Voraussetzungen. Und das wiederum ist ja eine Konsequenz dann daraus, dass ich sage, ich habe keine Lust auf Sex mit dir, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die anderen Beziehungen auch beenden wollte, ist ja ziemlich gering. Also das heißt, wenn ich sage, ich möchte keinen Sex mit dir und fürchten muss, dass es dazu führt, dass sich die andere Person trennt, also alle Beziehungen zu mir beendet, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich überhaupt sage, ich habe keine Lust auf Sex mehr mit dir? Und auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich mir sicher bin, dass ich keine Beziehung ohne Sex haben möchte und artikuliere das in der Beziehung und nach einer Weile merkt mein Partner oder meine Partnerin so, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr so auf Sex mit Flo, aber ich würde gerne die anderen Beziehungsebenen behalten, die romantische oder die emotionale oder auch die physische, auch das Kuscheln, nur halt nicht Sex. Aber wenn ich weiß, Flo macht das nicht mit, dann habe ich auch nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder mich dazu zu zwingen, Sex zu haben, um die anderen aufrechtzuerhalten, oder zu sagen, ich möchte keinen Sex mehr mit dir und nehme es in Kauf, dass dann die Beziehung zerbricht. Und ich glaube, diese Situation, diese beschriebene Situation, dass eine Person Sex möchte und die andere nicht mehr, aber die eine traut sich's nicht oder die andere möchte nicht in der Beziehung ohne Sex haben, ich glaube, das ist die Situation, über die ich am wenigsten Klarheit habe, was man da irgendwie machen könnte, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, obwohl sie jetzt natürlich gerade nicht realistisch ist. Aber ich glaube, das ist ein Anwendungsfall, den man auf ganz viele Beziehungen ausdehnen kann, zumindest in der Richtung. Denn das kann passieren in einer längeren Beziehung, dass eine Person weniger Lust auf Sex hat und sich das einfach nicht traut, wegen den Konsequenzen. Aber wie schon gesagt, ich habe da einfach überhaupt keine Ahnung, wie man das lösen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ihr eine Ahnung habt, wie man so eine Situation lösen kann, für beide zur Zufriedenheit, ohne dass eine Person über ihre Grenze hinweggehen muss, nämlich entweder eine Beziehung ohne Sex zu haben oder gar keine Beziehung mehr zu haben oder Sex zu haben, obwohl man das nicht möchte, nur um die Beziehung zu retten, denn das sind die drei Alternativen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Was auch wieder echt ein typisches Frauenproblem ist, was Frauen gemacht wurde, das Problem, weil es immer noch sehr unterschwellig, dieses Ding ist. Wenn ich Nein sage, dann passiert aber was. Ja, ja, ja. So, und es ist trotzdem schwierig, Nein zu sagen. Und ich glaube, gerade für Frauen ist das wieder echt eine anstrengende Situation, weil trotzdem, egal wie gut man die Leute kennt, einfach oft das Gefühl noch mitschwingt, ich darf das, diese Erwartung nicht enttäuschen. Damit hat Jeannie natürlich völlig recht und das betrifft vor allem Frauen. Und das müssen ja nicht mal irgendwelche physischen Konsequenzen sein, wenn man zum Beispiel sagt, so, ich habe keine Lust auf Sex mit dir. Das reicht ja schon oder kann ja schon reichen, dass man Angst hat, dass der Partner dann enttäuscht ist und vielleicht sich von einem abwendet langfristig oder so. Allein diese Angst kann ja schon reichen als Druck. Und das ist echt was, woran wir auch gesellschaftlich was ändern müssen, dass Menschen, vor allem Frauen, aber alle Menschen, ihre Grenzen kennenlernen können und kommunizieren können und auch es aushalten können, wenn jemand enttäuscht ist. Denn jemand anderen zu enttäuschen, ist total normal im Leben. Man kann es nie allen recht machen. Und die Gefahr, jemand anderen zu enttäuschen, sollte auf keinen Fall dazu führen, dass man Sex hat, obwohl man es nicht möchte. Ja. Ich glaube, es geht eher um so grundlegende Ablehnung dann oder auch Aggression. Also man darf das nicht außer Acht lassen. Ne? Ich meine, das meinst du, wir führen alle Beziehungen, die gewaltfrei sind. Das stimmte schon zu dem Zeitpunkt nicht, denn es gibt ja auch gewaltvolle Kommunikation. Und das hat bei uns zu der Zeit auf jeden Fall schon stattgefunden. Und dann diskutiert man ständig rum, irgendwie, dann diskutiert man von wegen, boah, ich hätte eigentlich noch Lust auf Sex und jetzt hatten wir gestern Abend schon keinen Sex und oh Gott, ja, eigentlich wollte ich auch Sex und dann labert man einfach eine halbe Stunde. Mein Pro-Tipp ist da, einfach machen. Also haltet euch nicht eine halbe Stunde daran auf, darüber zu sprechen, warum ihr jetzt keinen Sex hattet und warum, obwohl ihr beide Lust habt, sondern habt dann einfach Sex und dann ist es auch wieder cool. Ja, genau, habt Sex, wenn es nicht passt, dann werdet ihr das merken. Genau. Das ist natürlich nur unter Vorbehalt zu genießen, also in einer vertrauensvollen und wirklich gewaltfreien Beziehung, dass man sagt, okay, wir wissen jetzt beide nicht so genau, haben wir jetzt Lust auf Sex, sind wir zu sehr gefrustet oder nicht. dann einfach mal machen, ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Denn wenn man nach ein paar Minuten merkt, so, boah, fühlt sich nicht gut an, dann hört man halt wieder auf. Und die zweite Möglichkeit, wenn es sexuell mal nicht läuft und man beide so gefrustet ist in der Beziehung, dann hilft es auch, das ist so ein Tipp von PsychotherapeutInnen, dann hilft es auch, wenn man sich einen Zeitraum setzt, in dem man keinen Sex hat. Das heißt, man sagt so, die nächsten 3 Wochen haben wir keinen Sex. Dann ist das Thema nämlich erstmal weg. Und nach den 3 Wochen freut man sich normalerweise sehr drauf, wieder Sex haben zu können. Jetzt gerade habe ich keine Lust auf Sex mit dir, sondern nur Lust auf Kuscheln. Und ich würde mich freuen, wenn du mit mir kuschelst. Vielleicht habe ich morgen Lust auf Sex mit dir. Ja. Das heißt, oder grundsätzlich sowas wie, das heißt nicht, dass ich nie wieder Lust auf Sex mit dir habe. Oder vielleicht gar nicht das Terminieren irgendwie, sondern einfach sagen, ich habe gerne Sex mit dir, aber gerade nicht. Übrigens ist dieses im Moment bleiben auch eine ganz gute Strategie bei anderen Beziehungsproblemen, zum Beispiel Eifersucht in offenen oder Polybeziehungen. Denn wenn man eine Situation verspürt, die zum Beispiel unangenehm ist, weil mein Partner oder meine Partnerin jemand Neues datet und ich merke, ich bin irgendwie sehr eifersüchtig, ich komme damit nicht so ganz klar, dann kann man immer in dem Moment bleiben und sagen, okay, was machen wir jetzt gerade dabei? Und nicht so für jetzt und für immer und eine neue Regel aufstellen, um zu schauen, um das in einem halben Jahr abzuklären, sondern jetzt quasi jetzt das nächste Mal. Du datest heute Abend eine Person, übernachtest vielleicht da, mir geht's schlecht damit. Was machen wir konkret für diese Nacht aus? Und das kann total gut helfen, weil das setzt die Zeitspanne so kurz und das ist so konkret. Also ich habe gemerkt, dass mir das total hilft, weil ich weiß, okay, das ist wirklich, das passiert dann heute Abend. Es gibt so ein bisschen Sicherheit und es macht es weniger kompliziert, denn man muss nicht annehmen, was einem gut tun würde oder nicht. Denn wenn es einem nicht gut getan hat, was man ausgemacht hat, dann spricht man am nächsten Tag einfach nochmal drüber und macht für das nächste Mal was anderes aus. Oder Wut. Ja, Wut vielleicht. Ja, klar, es kann mich auch wütend machen, wenn du, keine Ahnung, auf eine bestimmte Praktik, auf die ich Bock habe, irgendwie nie Lust hast und dann kommst du von Marcel wieder und sagst, oh, wir haben heute das gemacht und ich dachte so, was zur Hölle? Ja. Ich frage seit einem halben Jahr und dann machst du das einfach. Klar, das kann auch Wut auslösen, natürlich, klar, aber das ist wieder dieser Vergleich, ne? Mhm. Das ist wieder die Erwartungshaltung, die schwingt überall mit, zu sagen, okay, dann müsstest du das aber ja auch mit mir machen. Mhm. Und das verkennt dabei total, dass man das ja gar nicht vergleichen kann, dass es andere Menschen sind. Das mag rational so sein, aber das ist eine der Sachen, die sich in meinem Beziehungsmodell geändert haben. Ich würde das nicht mehr hinnehmen, wenn meine Partnerin mit jemand anderem eine sexuelle Spielart auslebt, auf die ich auch stehe, die wir aber nicht teilen. Also das ist etwas, was ich in der Beziehung fordern würde oder fordere. Und ich komme gut klar damit, weil ich merke, dass ich emotional und rational da so weit auseinanderliege und dass ich das nicht schaffe und auch mittlerweile gar nicht mehr schaffen will, diesen emotionalen Sprung zu machen, zu sagen so, ey, ihr könnt das machen, selbst wenn du es mit mir nicht machst. Dafür reicht vielleicht mein Selbstwertgefühl nicht aus, weiß ich nicht, aber das ist etwas, was ich für mich so beschlossen habe, dass ich in Beziehungen nicht mehr will. Plus nicht nur das, sondern ein, du müsstest das auch mit mir machen, ist ja so ein krasser, toxisch-männlicher Gedanke, weil das ist ja ein, du gehörst mir und wenn du das mit anderen machst, habe ich auch das Recht darauf. Ja, ja, ja, stimmt. Das kommt ja noch dazu. Deine Sexualität ist nicht deins, sondern du bist mir Rechenschaft schuldig. Genau, wenn du mit mir zusammen bist, dann bestimme ich. Und wenn du das mit anderen machen kannst, kannst du das ja wohl auch mit mir machen. Ja, genau. Und das ist wieder totaler Bullshit. Und das ist genau diese toxische Scheiße, Entschuldigung, die ich mir die ganze Zeit anhören musste und zu der ich noch zugestimmt habe, hört man ja hier. Und ich finde auch, man hört, dass ich mir nicht sicher war, ob ich da zustimmen soll, aber dann wieder so ein bisschen Angst hatte oder einfach Genies Meinung übernommen habe. Das hat nichts mit toxischer Männlichkeit zu tun. Das ist nämlich andersrum genauso. Was ist denn, wenn ich jetzt etwas mit einer Affäre mache, das ich mit einer Partnerin nicht mache, worauf die Partnerin aber steht. Das muss ja nicht mal was Sexuelles sein, das kann ja alles sein. Natürlich fühlt sie sich dann schlecht. Also das hat nichts mit Geschlechtern zu tun, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es hat auch nichts mit Besitzansprüchen zu tun. Es hat was zu tun damit, wie ich mir unsere Beziehung vorstelle und ob ich das Gefühl habe, unsere Beziehung ist vertrauensvoll genug und wir haben eine groß genug Zuneigung, auch sexuelle Zuneigung, um das miteinander teilen zu können. Und Besitz spielt da überhaupt keine Rolle. Wenn, weiß ich nicht, eine Freundin von mir gerne mit jemandem bouldern geht und ich aber Bock drauf hätte, aber sie sagt, mit dir kann ich es gar nicht vorstellen, dann fühlt sich das auch an wie eine Ablehnung. Ja. Dann fühlt sich das an wie, okay, ich bin scheiße, ich bin es nicht wert dafür. Und genau diese Ablehnung möchte ich nicht mehr verspüren. Sowohl in Beziehungen als auch in Freundinnenschaften. Jetzt, wenn wir bei dem Beispiel mit Bouldern bleiben, wenn eine Freundin gerne bouldern geht, aber nicht mit mir, dann könnte das den Grund haben, dass wir mal bouldern waren und einfach zum Beispiel völlig unterschiedliche Level haben oder völlig unterschiedliche Routen gehen und das überhaupt keinen Sinn macht, dass wir zusammen da sind. Das kann natürlich sexuell genauso sein, wenn man was hat, worauf man beide steht, aber man beide selber nicht harmoniert und es ausprobiert hat, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn man sich nach dem Bouldern entscheidet, so, hey, das hat überhaupt keinen Sinn. Oder wenn auch wenn sich nur eine Person dann entscheidet, so hey, das macht überhaupt keinen Sinn, ich lass uns lieber nicht mehr zusammen bouldern gehen, obwohl wir beide prinzipiell auf Bouldern stehen, dann ist das nochmal eine ganz andere Situation. Allerdings, wenn man es nie ausprobiert hat und die Freundin geht immer mit anderen Leuten bouldern, aber nie mit mir, obwohl ich sie bitte darum, dann fühle ich mich auch scheiße und dann würde ich die ganze Freundschaft in Frage stellen. Ja, sehr viel random Gequatsche von uns zum Thema Sex und Kommunikation. Unser Gequatsche ist nie random. Ich glaube, ein roter Faden war heute überhaupt nicht gegeben, aber irgendwie waren wir so ein bisschen in Laberlaune, habe ich das. Ja, in Laberlaune waren wir auf jeden Fall und das ist auch das Ende der Folge. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also es war jetzt, glaube ich, meine längste Kommentierfolge von Monokultur Revisited. Und das hat ja auch einen Grund. Also ich hatte zu vielem von dem, was wir damals verzapft haben, ja was zu sagen. Teilweise Zustimmung, teilweise Ablehnung, aber es sind sehr viele kontroverse Themen drin auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen froh, dass diese Kommunikationsfolgen jetzt vorbei sind, denn Kommunikation war ja, wie schon häufiger erwähnt, nicht so ganz unser Ding. Und nächstes Mal geht's weiter mit der Folge über Poly und Psyche, wo ich nach meinem psychischen Zusammenbruch eigentlich einmal eine Viertelstunde aus dem Nähkästchen plaudere. Da bin ich auch schon gespannt drauf, aber ich habe auch so ein bisschen Angst davor, einfach mich selber da nochmal zu hören. Also mal sehen, was da rumkommt. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.